wieder Platz zu nehmen. Jawohl. Ja. Hier auf diesen Dingen, ne? Ja. Ich bin so frei. Ja, so, Herr Tegmeier, nun erzählen Sie uns doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass Sie Ihre Schwiegermutter ermordet haben. Ja, aber... Also dazu möchte ich aber gerne erstmal noch eine Mitteilung machen. Ja, was denn? Ich möchte eine Mitteilung machen, hier, für den Gericht. Schön, bitte. Ja, also wie gesagt, ich möchte es den Gerichten mitteilen, dass mir diese Untat leid tut und dass ich versuchen will, durch ein schönes Leben die Schwiegermutter wieder gerade bügeln. Dass das schön alles wieder am Klappen kommt. Ne? Na ja, das wollen wir ja zunächst alles einmal feststellen. Aber wie war das an den betreffenden Tagen? Wie war der Tatverlauf? Ja, das sage ich ja nicht. Also, den Tatverlauf bedauere ich und möchte es ungeschehen machen mit meiner Händearbeit. Also, das haben wir ja nun schon gehört. Wie war das nun? Sie kommen vom Dienst, also von der Arbeit nach Hause? Nein. Oder vielleicht doch nicht. Also, ich kam von der Schicht, ne? Wollen wir so sagen. Ich hatte Morgenschicht gehabt und ja, dann haben Sie wieder recht. Dann kam ich da nach Hause. Ja. Nee, das stimmt. Ne? Gut, schön. Sie kamen also von der Schicht. Und wie war das? Sind Sie noch irgendwo eingekehrt oder sind Sie gleich nach Hause gegangen? Nein, ich bin nach Hause gekehrt. Das heißt, ich war noch erst oben an die Bude. Ich habe noch Zaretten geholt, alles. Ne? Und wie gesagt, dann kam ich da so an. Schön. Sie kamen also von der Arbeit in Ihre Wohnung. Und wer war da? Ja, wer war da? Also, meine Frau? Ja. Die war nicht da. die war in Kino gegangen. Aber meine Schwiegermutter, also kann man beinahe sogar sagen, die war anwesend. Ja, und was ist dann passiert? Ja, da wissen Sie doch Bescheid, ne? Dann ist das alles, nicht? Die Untat ist dann passiert, aber ich möchte dazu gerne noch etwas beitragen, also eine Mitteilung hier für den Gericht nochmal von Stapel lassen. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Also gut, Sie sollen ja hier aussagen. Ja, also ich möchte es noch einmal den Gerichten mitteilen, dass mir diese Untat sehr, sehr leid tut und dass ich versuchen will, durch ein schönes Leben, durch meine Hände Arbeit, also... Weiß ich auch nicht. Jedenfalls, das auch bestimmt nicht noch mal wieder passiert. Na ja, das haben wir genau alles von Ihnen gehört, dass Ihnen die Untat leid tut. Das tut einem hinterher ja immer leid. Ja. Das ist nun mal im Leben so. Das hätten Sie sich mal vorher überlegen sollen. Ja. Das macht die Tat jetzt nicht ungeschehen. Also, nun wollen wir doch endlich einmal hören. Sie kommen von der Arbeit nach Hause. Ihre Frau ist nicht da. In Kino gegangen? Ja, und Ihre Schwiegermutter? In der Küche zugange. Ja, und was passierte dann? Ja, was passierte dann? Ja, sicher, dann hat sie mich beleidigt. Was hat sie? Also so ehrenkränkende Äußerungen hat sie ausgestoßen. Und meine Ehre da, ganz schön, nicht, dass bald gar nichts mehr überblieb. Ja, wieso? War da ein Wortwechsel? Nein, sag ich ja, Beleidigung, nicht Schimpfwörter. Ja, im Einzelnen, was hat sie im Einzelnen zu Ihnen gesagt? Ja, ist ja jetzt dreiviertel Jahr her. Das weiß ich auch nicht. Alten Sausack, war sie dran, die Bahnhofspenner. Diese ganze Ehrensachen. Ja, und Sie, wie haben Sie sich verhalten? Überhaupt nicht. Oder wollen wir sagen, also für meine Partei war ich ganz friedlich. Ja, sicher, auch ich habe Sie sogar noch aufgefordert, habe gesagt, hör mal zu, das ist doch nicht schön von dir. Nee, und habe gesagt, Sie sollen Mensch bleiben, nee, und hätte sowieso keinen Wert. Nee, aber Sie immer wieder mit Ihrer Beleidigung, nee, da war die Frau ja berühmt in der ganzen Nachbarschaft. Ja, und wie ging es dann weiter? Na, wie ist es dazu gekommen? Sie ist ja schließlich heute tot. Ja, leider. Ich bedauere das heftig. Ja. Nicht aufs Heftigste, und kann wie man ist direkt es, sagen. Und wie ist es passiert? Ja, oder lebhaft, ne? Ich bedauere das lebhaft. Ach. Da weiß ich auch nicht, Sie lag ja auf einmal am Boden. Sie lag auf dem Boden? Ja, sicher, sie lag so vor mir. Und ich dachte auch, ob die Dame wohl tot ist. Und dann habe ich gehorcht bei ihr an der Brust alles und machte ich die Feststellung. Also war schon nichts mehr los, ne? War sie doch schon über den Jordan. Ja, aber wer hat sie denn tot gemacht? Dann haben Sie sie mit dem Brotmesser erstochen. Nein. Ja, einer muss es doch gemacht haben. Die Heinzelmännchen waren es doch wohl nicht, oder? Tja, müsste man mal erkundigen. Ist vielleicht einer von dieser Schlümpfe. Ja. Herr Tegtmeier, wie war das mit dem Brotmesser? Also das Brotmesser bedauere ich. Und möchte es ungeschehen machen. Es steht doch einwandfrei fest, Ihre Schwiegermutter hatte ein Brotmesser im Leib. Ja, hinterher! Ja, ne, ehrlich, also das Brotmesser hatte sie bei ihrer Beleidigung. Ich hatte sie dazu in der Faust. Und ich fürchtete mich direkt vor die Frau. Ja, hier mein Leben, ne, Gesundheit, alles, diese Sachen. Und dann wollte ich sie so, dass sie nicht ran könnte. Ich wollte sie so fernhalten. Nein, ach nein, jetzt komme ich erst da drauf. Nein, sieh, das war dann von meiner Seite. Ich war dann auf einmal eine Notwehr. Jo, jetzt habe ich jetzt, ne? Das bitte ich auch ganz schön, diese Notwehr, dass sie die aufschreiben, dass sie da alle Bescheid wissen bei dem Gericht. Also, es ist ja zum Verzweifeln. Notwehr, du kommst uns doch nicht mit solchen Ammenmärchen. Ja, der von wegen Ammenmärchen? Dann hat der Rechtsanwalt doch extra rausgefunden. Dass ich ihn das beibringen soll. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Also, weiter. Was haben Sie dann gemacht? Ach. Das sind ja nur Sachen, ne? Wo man eigentlich gar nicht mehr gerne dran erinnert wird. Dann habe ich sie im Keller getragen und habe ich sie gesägt. Was haben Sie? Ja, weil unser Bollerwagen, den machte ich die Feststellung, dass sie noch nicht so schön drauf passte. Und ich hatte ja dann drei Fuhren. Ne? Dann habe ich sie im Rhein-Herne-Kanal und da war sie weg. Ne? Aber ich möchte noch einmal die Sache hinweisen, dass es durch diese Beleidigung kam und durch die Notwehr und überhaupt, ich bin beschädigt. Hier 6 Jahre fern der Heimat, was man an Schicksal erduldet hat. Ich war ja schon dreimal zur Untersuchung weg, in der Landesanstalt. Ja, brauchen Sie gar nicht so gucken. Das haben wir zu Hause alles schriftlich, sogar von einem ganz berühmten Professor, der da in Applerbeck den Bekloppten alles macht, ne? Wir bescheinigen mit Stempel und Friedrich Wilhelm drunter, das Herr Tegtmeier, also, wo man sagen, dass ich behämmert wäre, dass er es auch nicht reparieren kann. Deshalb ist das eine Zumutung für uns, als überhaupt die Anwesenheit in ein Gericht. Hat man ja gar nicht nötig, sowas. Ja, was ist das? Was ist jetzt los? Ach, geh mir weg. 6 Jahre hat man Kopf hingehalten. Jetzt kann man sehen, wofür es gut war. Was soll das heißen? Ja, vielleicht auch für Herrschaften wie Sie. Ja, warte mal ab. Ist noch nicht aller Tage Abend. Sie sollen ruhig sein. Warte mal ab. Komm doch noch mal anders. Ich will jetzt nichts mehr hören. Das heißt, ein Schlusswort steht Ihnen ja noch zu. Da möchte ich auch ganz schön hier Schlusswort, aber bitte, ne? Wieso, jetzt schon? Ich? Ja. Ja, also, den Schlusswort möchte ich erst noch einmal die Sache hinweisen, dass mir diese Untat sehr, sehr, wie gesagt, ne? Und dass ich versuchen will, durch ein schönes Leben durch meine Hände Arbeit die menschliche Gesellschaft wieder einzudringen. Und also überhaupt, ich schließe mich den Ausreden meines Verteidigers an. Entschuldigen Sie.